in den Nacken mit Worten Krieg. Kleine und große Gerüchte schreien, waren heute zu Kommerzmusik. So wie es sollte, war es nie geplant, und das Ziel wird verseucht. Von Verrätern an kleinen Lappermäuschen, die sind glücklich zu gegen euch. Du hast die Scheiße, deine Karten, die dich ab, lange mit Armeen. Hey, es war ein Kerl, du schreitest so laut, damit es alle hören. Du kriegst die Jagd, ein Bastard, die Wahrheit weg, wird dann niemand zerstören. Deine Eltern haben dir alles gegeben, du lebst jetzt aus und raus. Geldmacherei ist was du machst, du willst immer höher steigen. Auf den Schultern der stolzen Kids, sondern werde dir den Leben verzeihen. Heute scheiße deine Tat, bin ich ab, weil wir mit Armee. Welt verkehrt, du schreitest so laut, damit es alle hören. Du kriegst die Gang meiner Bastard, die war im Weg, damit niemand zerstören. Sondern zu alles aus. Alles was deine Vorteile sehen, das nimmst du ganz einfach in Kauf. Schau in den Spiegel, ja sieh genau hin. Genau du bist gemeint. Eine ganze Kult wird zu zerstört. Von das ist Verräter schreien. Du holst die Scheiße, deine Taten bin ich jetzt. Bringe den Darwin, der Zerkehr. Du schreitest so laut, damit es alle hören. Du dreckiger deiner Bastard. Die wahren Weg müssen die Welt zerstören. Weg des Lebens war in den langsamen Bonzenkrieg. Kleine und große korrupte Schweine machen heute Kommerzmusik. So wie es sollte, war es nie geplant und das Ziel war verseucht. Vom Verräter des Leiden, blammer Mäuchen, dieses Lied ist gegen euch. Wollte ich die Scheiße, deine Taten, wenn ich wert, dann gewinnt er mich. Nicht verkehrt,